1. Jesus begann, ihnen in Gleichnissen zu erzählen, ein Mann legte einen Weinbergen, gab in mit einem Sohn, grub ein Kelter und bot einen Term. Anschließend verpackte einen Winzer und reist in ein anderes Land. 2. Ze Erntezeit schickte einen Diener zu den Winzern, seinen Anteil am Ertrag des Weinbergs abzuholen. 3. Doch die Winzer ergriffen ihn, schlugen ihn und schickten in one Ertrag zurück. 4. Daraufhin sandte einen weiteren Diener, den sie ebenfalls auf den Kopf schlugen und schandlich behandelten. 5. Ich schickte noch einen anderen, den sie töteten. Viel weitere Diener wurden entweder geschlagen oder getötet. 6. Schließlich hat noch seinen geliebten Sohn, den als letzten zu ihnen sandt, die dacht, wo meinem Sohn werden sie Respekt haben. 7. Die Winzer jedoch sagten zueinander, das ist der Erbe, last uns in Toten, damit das Erbe uns gehort nicht. Sie ergriffen in, Toten in und warfen seinen Leichnam aus dem Weinberg in Ors. 9. Was word der Besitzer des Weinbergs nun tun? A word kommen, dies Winzer Toten und den Weinberg anderen übergeben. 10. Hat nicht die Schrift gelesen, der Stein, den die Bolut verwerfen haben? Ist zum Eckstein geworden? 11. Dies ist vom Herrn geschehen und ist wunderbar in unseren Augen. 12. Sie versuchten, Jesus festzunehmen, verchteten sich jedoch vor der Volksmensch, da sie erkannten, dass dieses Gleichnis auf sie bezogen hat. Die Schaub ließen sie von ihm abien jingen weg. 13. Danach schickten sie einige Pharisäer und Herodianer zu ihm. In Dirch ein Frage in seinen Worten zu fangen. 14. Sie kamen und sagten zu ihm, Meister, wir wissen, dass du aufrichtig bist und dich niemanden kommest, denn du berteilst Menschen nicht nach ihrem Ansehen, sondern lässt den Weg Gottes gemäß der Wahrheit. Ist es erlaubt, dem Kaiser stuen zu zahlen, oder nicht? Sollen wir sie zahlen oder nicht? 15. Da Jesus ihr Hüschle erkannte, fragte sie, warum versuchte mich? Bringt mir einen Diener, damit ich ihn ansehen kann. 16. Sie brachten ihm einen. Dann fragte sie, wessen Bild und Aufschrift ist das? Sie antworteten ihm, des Kaisers. 17. Jesus erwidert, geb dem Kaiser, was dem Kaiser gehort, und Gott, was Gott gehort, sie waren se erstaunt über sein Antwort. 18. Danach kamen Sadduzar zu ihm, die behaupten, es gäbe kein Auferstehung, und stellten ihm ein Frage. 19. Meister, Mose hat uns vorgeschrieben, wenn der Bruder eins Mann stirbt und ein Frau hinterlässt, aber kein Kinder hat, soll sein Bruder die Frau heiraten, seinem Bruder nachkommen zu zügen. 20. Es gab einmal sieben Brüder. Der erste heiratet ein Frau, starb jedoch, one Kinder zu hinterlassen. 21. Der zweite Bruder heiratet sie ebenfalls und starb kinderlos, und der dritte benzo. 22. Keiner der sieben Brüder hinterließ Kinder. Schließlich starb auch die Frau. 23. In der Auferstehung, wenn sie auferstehen, wessen Frau wird sie dann sein? Denn all sieben hatten sie's Frau gehabt. 24. Jesus antwortet ihnen, legt nicht die Schaub im Item, weil weder die Schriften noch die Markt Gottes Verstet. 25. Denn wenn Menschen von den Toten auferstehen, heiraten sie nicht und werden auch nicht verheiratet, sondern sind wie Engel im Himmel. 26. Was die Auferstehung der Toten betrifft, hat nicht im Buch des Mose bei der Geschichte von Dornbusch gelesen, wie Gott zu ihm sprach, dich bin der Gott Abrahams, der Gott Isaacs und der Gott Jacobs. 27. Gott ist nicht ein Gott der Toten, sondern der Lebenden. Ich daher se. 28. Eine der Schriftgelehrten, der ihrem Streit zu Chort hat und erkannte, dass Jesus ihnen gut geantwortet hat, trat hinzu und fragte ihn, welches ist das wichtigste Gebot von allen? 29. Jesus antwortet, das erste ist, hör, Israel, der Herr, unser Gott, ist der einzige Herr. 30. Und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele, mit deinem ganzen Verstand. Und mit deiner ganzen Kraft. 31. Das zweite ist, Du sollst deinen nächsten Leben wie dich selbst es gibt kein anders Gebot. Das große Wer als dies Baden, 32. Der Schriftgelehrte erwidert ihm, Meister, du hast die Wahrheit treffend gesagt, das ist nicht einen Gott gibt und keinen anderen außer im 33. Und in zu Leiben mit ganzem Herzen, mit ganzem Verstand und mit ganzer Kraft so I den nächsten zu Leiben wie sich selbst, ist viel wichtiger als Albrandopfer und Schlachtopfer 34. Als Jesus sah, dass verstandig geantwortet hat, sagte zu ihm, du bist nicht fern vom Reich Gottes, danach wagte niemand mehr, in zu befragen. 35. Warren Jesus im Tempel lehrt, begann zu fragen, wie können die Schriftgelehrten behaupten, der Christus sei Davids Sohn, 36. Denn David selbst hat, vom Heiligen Geist in Spirit, gesagt, der Herr sprach zu meinem Herrn, setz dich zu meiner Rechten, bisich den Feinde unter den Fuß lege 37. When David in selbst Herr nennt, wie kann dann sein Sohn sein, die groß Volksmensch hort im mit Freud zu. 38. In seiner Lehre sagte auch, hütet euch vor den Schriftgelehrten, die gern in Langen gewanden umhergehen und sich auf den öffentlichen Platzen grüßen lassen. 39. Sie beversuchen die Ehrenplatz in den Synagogen und die ersten Platz bei Festmahlen. 40. Sie buten die Häuser der Witwen aus und sprechen zum Scheinlanger Gebiet. Dies werden ein umsohartes Gericht erfahren. 41. Jesus setzte sich gegenüber dem Opferkasten und beobachtet, wie die Menschen Geld hineinwarfen. Viel Reiche warfen groß Summen ein. 42. Dann kam ein Arm Witwe und warf zwei klein Kupfermünzen hinein, die zusammen einen Quadranten wird wehren. 43. Jesus rief sein Jünger zu sich und sagt zu ihnen, Wahrlich, ich sage euch, dies Arm Witwe hat mehr gegeben als all anderen, die Geld in den Opferkasten gelegt haben. 44. Den all anderen gaben aus ihrem Überfluss, warend sie aus ihrer Armut als gab, was sie besaß, ihr Gesamtes Vermögen.